Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 492, die Rückkehr der Sony Phones. Ja, heute geht's rund mit dem Thema neue Sonys, aber es wird heute ja alles anders, denn wir haben keine Linksammlung mehr, es gibt keine strukturierte Themenauflistung mehr, weil das Interesse an Links mehr als bescheiden war, ja. Und deswegen, so wie ich das auch schon vermutet habe, bringt das nichts, dass ich hier jedes einzelne Thema immer verlinke, wenn die Links eh nicht aufgerufen werden. Da hat es dann auch keinen Mehrwert. Natürlich gibt es den Link für die App der Woche noch in der Notbeschreibung und für Sachen, wo es eben sinnvoll ist, zum Beispiel für technische Daten eines neu vorgestellten Gerätes. Das ist viel einfacher, das dann mal in tabellarischer Form zu sehen. Und da wird es natürlich weiterhin Links geben. Aber ansonsten steigen wir jetzt einfach ein in diese ungeordneten, durcheinander gewürfelten, chaotischen Meldungen, die es da über die Zeit über gab hier. Ich hoffe, ich habe hier keine doppelten Meldungen drin, sonst wird's kritisch. Zunächst mal in der Rubrik, ja, Xiaomi kann herstellen, was sie wollen. Und die stellen ja die lustigsten Sachen her, von Aquarien, ja, bis Befeuchter, ja, und Entfeuchter und boah. Was weiß ich, jetzt haben sie zumindest mal wieder was Interessantes rausgebracht, was man tatsächlich noch mit einer Verbindung zu Smartphones sehen kann, und zwar den Xiaomi Pocket Photo Printer, was allerdings ein Augmented Reality Foto ist. Das muss ich erst noch in Erfahrung bringen, ich habe es nicht geschafft bis jetzt, und auch ein Grammophon Foto hört sich sehr, sehr spannend an, wobei da kann ich mir schon vorstellen, was das ist. Nämlich ein Foto mit zusätzlichen Toninformationen. Ja. Aber wie man die allerdings abspielt, auch das ist mir noch ein Rätsel. Aber da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ja, wie man das da machen könnte. Theoretisch sogar mit einem QR-Code. So, das Teil wird jetzt rauskommen für etwa $60. Und benötigt natürlich auch spezielles Fotopapier. Klar, denn ansonsten würde das Drucken so nicht einfach funktionieren. Da ist also keine Tintenstrahltechnik oder sonst was drin, sondern es ist so ein Fotopapier, so ein spezielles. Und das kann dann eben hier gedruckt werden mit diesem Pocket AR Printer. Ja, genau. Also ich stelle ja das wirklich in Frage, ob man das wirklich braucht. So ein Fotodrucker. Also ich weiß nicht, ist es eher seltsam zu sehen, dass es immer noch Leute gibt, die tatsächlich gedruckte Fotos vorziehen vor elektronisch gespeicherten Fotos. Mit denen kann man ja nichts mehr machen. Die sind, okay, da ist ein Stück Papier, dann hat man so ein kleines Foto. Zum Vergrößern muss man die Lupe nehmen, ja. Und die Auflösung ist auch nicht immer so hoch wie eben bei der normalen digitalen Original. Weil das ist ja die Vorlage, das Gedruckte ist ja nur ein Abzug von dem Digitalen. Ne? Anders bei der Analogfotografie, da ist es wieder andersrum. Ja? Da könnte man mit einer Lupe und einem Foto vielleicht noch sogar mehr sehen als mit einem digital aufgezeichneten Foto. Er kommt natürlich auf die Qualität der Kamera an. Aber trotzdem, andersrum macht es keinen Sinn. Und um die Dinger dann auf dem Fernsehen zu bekommen, auf einem großen Bildschirm, dann muss man das dann eh wieder über das Gerät abspielen, ja, beziehungsweise projizieren lassen. Also nun denn, aber für die unbedingt alles in Papierform haben wollen, die Umwelt noch ein bisschen weiter belasten wollen, nur damit etwas gedruckt ist, ja, bitte sehr, ihr könnt es machen. Aber Xiaomi hat auch noch was anderes, und zwar Pläne, um beim Mi Mix 4 die Kamera unter dem Screen zu verdecken. Die Idee ist natürlich nicht neu, das gibt es sogar schon. Aber hier, Xiaomi hat es bisher in dieser, sagen wir mal, populären Form nicht gemacht. Es soll ja ein sehr weit verbreitetes Gerät werden. Und da muss natürlich auch hier eine gewisse Qualität machbar sein, was eben vorher ziemlich schwierig war. Man sieht auch hier auch bei dem Display ganz leicht angedeutet diese Dualkameras unter dem Display. Und so lässt sich schon erahnen, dass da natürlich was gemacht wird, dass es sehr transparent ist, wenn das Ding zum Beispiel schwarz ist, also das heißt, das LCD an dieser Stelle abgeschaltet ist, und dass da dann natürlich sehr viel durchkommen soll, sehr viel Licht durchkommen soll, damit die Aufnahme auch was wird. Das ist ein Problem, was noch zu lösen ist, und dann muss man mal schauen, wie Xiaomi das da hinbekommen hat, dass auch die Qualität in etwa vergleichbar ist mit denen, wo eben das LCD nicht über der Kamera ist. Ja, Sony, die haben möglicherweise wieder ein heißes Eisen im Feuer. Das lässt sich vielleicht erstmal schon mit diesen, was ich letzte Woche ja gesagt habe, mit diesen Intentionen abtun, dass die Kamera in den Smartphones zur gleichen Qualität bringen wollen wie eine DSLR-Kamera. Ich halte das zwar für nicht machbar, jedenfalls nicht wirklich, aber es ist durchaus möglich, das Bild so weit zu verbessern, dass es halt ein Meilenstein ist. Und so ist es zum Beispiel hier mit diesem simulierten oder mit diesem sogenannten Qt-Focus. Ja, das sind mittlerweile, es ist noch am Anfang, ja, ist noch nicht irgendwo direkt eingebaut, ja, aber das kann bei Sony in dem Sinne relativ schnell gehen. Und dann sieht man zum Beispiel hier das so ein Katzenbild, ja, natürlich, ne, Katzenbild, was sonst. Und das ist da verwaschen und dann wird das bearbeitet mit diesem Qt-Fokus und man sieht dann Details, die auf dem verwaschenen Bild überhaupt nicht zu erkennen waren, die kann man dann dort wunderbar sehen und aus dem schlechten Bild wird ein gutes Bild. Und wenn man das dann weiterführt aus einem, naja, relativ guten Bild, kann man dann ein sehr gutes Bild machen, ja, und so weiter. Da wäre natürlich schon eine interessante Sache. Und ich hoffe darauf, dass Sony das auch in so einem Bereich macht oder in so einer Art macht, dass die Fotos nicht allzu stark verfälscht sind. Ja, ich habe ja schon des Öfteren gesagt, es gibt verschiedene sogenannte AI-Bearbeitungen von Bildern und gerade bei den Pixelgeräten ist die AI-bearbeitete Version, die hat eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Original. Ja, man kann einen blauen Himmel machen, aber das entspricht nicht mehr dem blauen Himmel, der tatsächlich, also dem Himmel, der tatsächlich vorhanden ist, und das ist quasi wie eine Fotomontage sozusagen, ja. Und die AI dichtet da Dinge dazu. Manchmal ist es gut und manchmal ist es absurd. Ja? Und da muss man natürlich aufpassen. Aber ich denke, Sony wird da schon aufpassen. Man muss natürlich auch sagen, dass Google hier keine Verbindung zur Fotografie hat. Sony sehr wohl. Die haben sehr viele High-End-Kameras, die mit vierstelligen Euro-Summen zu erwerben sind. Video Kameras ganz zu schweigen, die sind da ganz groß und professionell auch in diesem Business und von daher bleibt dann eben auch tatsächlich zu hoffen, dass die da sich was dabei denken und nicht einfach auf dieses, ja, wie sagt man eben, diese Verfälschung von Fotos setzen, sondern auf versuchen, also tatsächlich das Foto so zu bearbeiten, aber es ist immer noch das Originalfoto sozusagen. Schwierig auszudrücken, ne? Bald wissen wir gar nicht mehr, was original ist und was irgendwie von der AI erstellt wurde, ja. Und dann haben wir ein Riesenproblem, ja. Ich sag nur Deepfake-Fotos, ne? Tja, da muss man sich doch die Frage stellen, sind solche Fotos, die eben mit einer AI-Bildaufnahme wie beim Pixel gemacht werden, sind das eigentlich schon Deepfake-Fotos, weil die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Ne? Das ist nur noch ein kleiner Schritt dazu, dahingehend dann etwas komplett anders zu machen. Ich habe das auch bei Huawei und Honor gesehen, die haben dort so Beautify-Funktionen drin. Also, das zieht einem die Schuhe aus, ja. Es hat mit der Realität nichts mehr zu tun, ja. Also wirklich. Aber okay, ne? Man sieht geil aus, das ist in Ordnung. Sony Xperia 3, das ist dann noch das letzte Tüpfelchen auf dem i gewesen, wo ich mich frage, oder wo ich mich zur Frage gedrängt habe: Mensch, ist das vielleicht jetzt das Zeichen, dass Sony aufwacht? Ich habe ja schon gesagt, diese Low-Spec-Phones, mit denen können die nichts mehr reißen. So geht das nicht mehr. Sony muss jetzt einen Kracher rausbringen mit Leistungsdaten, dass einem die Ohren schlackern. Und nur so kann man dieses angekratzte Image vom teuren Mid-Range-Phone noch als Flaggschiff gelabelt, ja, nochmal rumreißen. Und offenbar, da ist jetzt was aufgetaucht. Offenbar ist das Sony Xperia 3 wohl ausgestattet mit 12 GB RAM und einem Snapdragon 865. Das wäre ja gut, wenn das noch in der ersten Jahreshälfte 2020 käme, wäre das ein gutes Gerät, wo man sagen kann, ja, das ist ein echtes Flaggschiff-Phone. Wenn dann noch der Preis realistisch ist, ja, dann könnte Sony da wieder ein heißes Eisen im Feuer haben und dann kommt Sony auch wieder auf meine, wie sagt man, auf meine Liste von Smartphones, die ich in Betracht ziehen würde. Ja, oder von Firmen, die ich in Betracht ziehen würde. Momentan, also tut mir leid, gibt es gar nichts von Sony, was auch nur annähernd in Betracht käme. Ja. Und mit diesem Gerät könnten die dann doch wieder vorne mitmischen. Ich bin gespannt, wie die Gerüchte sich weiterentwickeln. Man hat hier einen Geekbench-Score gesehen. Am 6. Dezember wurde der gepflegt und da konnte man eben das Modell PM1310 sehen und das ist eben dieser neue Snapdragon 865 mit 12 GB. Cool. Wer weiß, vielleicht wird das ja noch was. Ja, mit Sony würde ich jedenfalls wünschen, dass sie mal wieder Fuß fassen würden, denn ansonsten sind ja die Sony-Geräte ziemlich gut. Samsung Galaxy S11 wird mit einem Professional Video Mode offenbar ausgeliefert werden. Es ist noch ein bisschen hin, aber mal sehen, wie die da den Abstand zu Apple Video Verarbeitung lösen. Ja, bisher war ja bei den Android-Smartphones immer die Videoverarbeitung das große Problem. Huawei hat da zwar auch sehr viel getan und deswegen sind die auch ziemlich weit vorne bei DxOMark. Allerdings, es könnte trotzdem noch besser sein. Und gerade bei Samsung, die ja eigentlich von der Kamera her recht gut sind, die sind wirklich gut. Ja. Und dass die dann so losen, ja, bei Videoaufnahmen, das ist einfach nicht mehr verständlich. Ja. Und da soll jetzt endlich was dagegen getan werden, hoffentlich auch mit genug Einstellungsmöglichkeiten für die Leute, so dass man dann auch zum Beispiel Lichtverhältnisse besser manuell einstellen kann, eben für die tatsächlichen Leute, die sich damit auskennen, die Profis, die eben das Bestmögliche aus dem Video rausholen wollen. Das wäre da sehr gut. Es soll ja auch ein 8K-Video-Recording-Modus geben bei diesem Gerät. Das wäre ein Hammer, muss ich sagen. 8K, ich weiß zwar nicht, wer es braucht, aber ihr wisst ja, ne? Schneller, höher, weiter, kommt immer gut an und von daher. Ja, 8K-Pixel, auch wenn man noch nicht mal Full HD richtig auskosten kann, ne? Ist halt so auf dem kleinen Bildschirm überhaupt. Ja. Gut. die PIN-Locks für einige Geräte, die werden da diesmal nicht sehr erfolgreich sein bei, bei OnePlus. Was rede ich eigentlich? Quatsch, ey. Oh Mann, ich weiß nicht, ich fange einfach nochmal neu an, ja. Es gab einen Bug bei mehreren Android-Geräten, wo man ausgesperrt wird, wenn man als Entsperrmethode einen PIN-Code eingegeben hat. Ja, die angeblich sicherste PIN-Code-Methode, die ist tatsächlich ausgehebelt, denn, was heißt ausgeben? Nein, die ist mit Bugs überzogen. Denn das Sony Xperia Z2 Kompakt, das OnePlus 7 Pro und auch Pixelgeräte, einige Pixelgeräte, sind von diesem Bug betroffen. Und da muss man aufpassen. Unter seltenen Umständen kann es passieren, dass man, wenn man den PIN-Code eingibt, das Gerät quasi wie ein Reset macht, also so ein Direktreset und die Eingabemaske für einen PIN-Code wieder erscheint. Mit der Folge, dass man nie mehr das Gerät entsperren kann. Ende. Das ist äußerst übel, weil man hat sich dann komplett ausgesperrt und kommt nicht mehr an das Smartphone ran. Das ist übel. Google weiß bereits Bescheid über diesen Fehler und arbeitet an einer Lösung. Hoffentlich auch an einer Lösung, wie man dann das Update einspielen soll, wenn man das Gerät gar nicht mehr entsperren kann. Mal gucken. Was haben wir hier noch? Trotzdem US-Ban ist Huawei ziemlich nah an dem Platz 1 der Smartphone-Firmen dran. Ja, ich habe ja schon regelmäßig hier diese Zahlen vorgelesen, deswegen brauche ich das jetzt nicht nochmal zu machen. Huawei ist ganz knapp nur hinter Samsung, 3% nur noch. Und das heißt, trotz den ganzen Widrigkeiten ist Huawei da nicht aufzuhalten. Und das zeigt auch die Beliebtheit von der Firma. In China ist bereits deutlich über die Hälfte der Geräte, und das ist ja ein riesiger Markt, von Honor oder Huawei. Und das ist ein ziemlicher Achtungserfolg und zeigt, dass sich die Firma auch ganz gut wehren kann gegen Erpressungsversuche aus den USA. Nicht schlecht. Weiter so, Huawei. Huawei, go. USA, no. Samsung bringt Android 10 Updates, und zwar von der stabilen Version nach Europa für die Galaxy S10 Plus. Die Auslieferung hat bereits angefangen, ja, und soll bis Ende Januar 2020 abgeschlossen sein. Abgeschlossen sein. Die sind aber sehr, optimistisch. Abgeschlossen ist eigentlich so ein Update nie, weil es noch Leute gibt, die dann eh nicht updaten. Und bei Android 10 kann ich das auch absolut verstehen. Ja, also gut überlegen, Leute, ob ihr euer Samsung-Gerät updaten wollt. Aber wie gesagt, was ich immer sage, es bleibt an mir auch nichts anderes übrig, weil auch die Sicherheitsupdates dann eben ja an den Versionsupdates hängen. Und irgendwann ist es dann auch nicht mehr tragbar, dass man dann eben hier auf die Sicherheit verzichtet. Ein paar technische Details über das Huawei P40 sind aufgetaucht in einem neuen Leak. Ein Kirin 990 5G-Prozessor soll drin sein. Wundert mich ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich gedacht, dass schon der neue Kirin-Prozessor da drin ist im Huawei P40. Aber da müssen wir wohl wieder warten auf das Mate 40. Offenbar. Mit dem neuen Kirin 1020 heißt der, glaube ich. Ja. Hier wird der 990 5G verarbeitet werden. Mit einer Graphit-Batterie. Das ist interessant. Also nichts mehr Lithium-Ionen, sondern man arbeitet hier mit Graphit. Das wird sehr interessant werden. Eine neue Entwicklung bei den Akkus, wie die sich dann auch verhalten. Ja. 50 Watt Flash Charge hat wohl auch ein bisschen Innovation da nötig gemacht, denn das sollen in nur 45 Minuten soll der Akku komplett aufgeladen sein und das soll gar nicht mal so klein sein. Ja. 5000 Moment, nee, wo steht es nochmal? Also es wird gemunkelt, bis zu 5500 Milliampere, ja, soll der Akku wohl haben. Und das ist schon jede Menge in 45 Minuten aufzuladen. Gut, die anderen Sachen mit 4K Video Recording, EMUI 10, Dual Punch Hole, das wird einem jetzt nicht weiter ja, den Schweiß auf die Stirn treiben. Das sind so normale Werte. Über sonstige Ausstattung, speichermäßig ist da nichts bekannt. 6,5 Zoll OLED-Display, 2K und 120 Hertz Refresh Rate wird da gehandelt. Nun gut, warten wir mal ab. Angry Birds ist 10 Jahre alt geworden. Ist das denn die Möglichkeit? 10 Jahre Angry Birds, der Hit, ich weiß, viele werden sich heute gar nicht mehr genau erinnern können daran, was für ein Erfolg das damals war. Es gab Zeiten, da hat jeder, der ein Smartphone hatte, Angry Birds gespielt. Ja, der Wahnsinn. Ja. Nur, dass halt da die Zahl der Smartphones auch noch nicht so hoch waren. Das heißt, da war man auch froh, wenn so ein Spiel dann rauskam. Ja, aber dann kamen ja auch die großen Spieletitel und dann hat sich das auch alles verteilt und so, dass die größten Erfolge wie eben Pokémon Go oder Call of Duty Mobile dann eben deutlich höhere Zahlen hatten, als Angry Birds jemals hatte. Trotzdem ist Angry Birds eine Sache, wo auch ich etliche Stunden damit gespielt hatte. Und es war so das erste Spiel, wo man erahnen konnte, dass es für Handheld-Konsolen in Zukunft ziemlich schwer werden wird, ja, vor allem Casual-Gamer noch irgendwie anzusprechen, und genau das ist dann ja auch passiert. Und daher, herzlichen Glückwunsch zum 10. Angry Birds. Rest in Peace Exynos. Samsung hat sich wohl jetzt endgültig vom Exynos-Prozessor verabschiedet. Es ist ja schon bekannt geworden, dass hier Produktionskapazitäten abgezogen wurden und man sich nicht mehr auf die Produktion eines eigenen Prozessors hier fokussiert, sondern man nimmt einfach die Snapdragon-Prozessoren und fertig. Samsung ist ja schon immer zweigleisig gefahren. Für die USA beispielsweise war es schon immer das Snapdragon. Der Prozessor, offenbar waren da eben auch lizenzrechtliche Probleme ein Thema. Und für Europa und Asien haben die den Exynos-Prozessor benutzt. Vielleicht noch zur Anmerkung, eines der größten Probleme waren die US-Bands, das heißt die Frequenzen, die in den USA benutzt werden, und die Systeme. Da war einfach mit dem Exynos nichts zu machen. gut. Zwar hatte der Exynos immer die Nase vorn ein bisschen bei der Geschwindigkeit. Im normalen Betrieb hat man oft nicht viel gemerkt, weil, was hatten die gemacht? Die haben diesen Snapdragon-Versionen mehr RAM spendiert als den Exynos-Geräten, mit der Folge, dass die im Prinzip gleich schnell waren. Ja, das ist ja meine Rede. Prozessorgeschwindigkeit ist eine Sache, wichtiger ist genug RAM. Ja, dann wird das ganze Handy flüssiger bei der Bedienung. Und jetzt ist das Ende besiegelt für diese Exynos-Ausflüge. Die Snapdragon 865-Versionen eben mit dem Galaxy S11 beispielsweise, die werden dann eben alle mit dem gleichen Prozessor ausgeliefert werden. Ich denke, das hat auch was mit den 5G-Entwicklungen zu tun. Das alles kostet natürlich sehr viel Geld. Und ich kann zwar auf der einen Seite Samsung da verstehen, auf der anderen Seite ist ja gerade die momentane Situation etwas, wo er dagegen sprechen würde. Dann würde man sich eher auf eigene Prozessoren konzentrieren, damit man nicht irgendwann mal erpressbar wird. Aber offenbar sieht da eben Samsung keine Gefahr. Der Kirin-Prozessor, der in Huawei-Geräten und anderen Geräten benutzt wird, der wird ja von HiSilicon hergestellt. Und die bringen jetzt den 1020 raus, wie gesagt, das P40 wird wohl noch mit dem neuen dann 90 5G ausgestattet werden, aber spätestens dann beim Mate 40 wird eben dieser 1020 Kirin eingesetzt werden und da wird wieder einiges erwartet, nämlich nichts weniger als 50% mehr Leistung als beim Kirin 990. Und das ist ein Wort, wenn dann die Energieeffizienz, was ebenfalls hier groß geschrieben wird, eingehalten wird und so weitergeht wie bei den vorigen Versionen der Kirin-Prozessoren, das heißt mehr Leistung, weniger Stromverbrauch, dann ist das schon ein Top-Prozessor wieder, aber es war auch nicht anders zu erwarten. Wie immer hat da High Silicon die Nase vor Qualcomm mit dem Snapdragon-Prozessoren immer von den direkten Konkurrenten immer die Nase etwas vorne. Ja, auch hier muss man sagen, eigentlich unterscheiden sich die Prozessoren nur noch von dem Erscheinungsdatum. Also Kirin ist meistens früher auf dem Markt und Snapdragon zieht jetzt nach. Früher war das zweimal andersrum, ne? Aber das hat sich schon seit einigen Generationen gedreht. Und so wird es auch hier wieder sein, wenn der Kirin 1020 auf den Markt kommt, wird es der schnellste Prozessor sein, den es gibt für ein Smartphone. Kurz darauf wird es dann eben einen neuen Snapdragon geben und dann sind die wieder rangekommen an den Kirin 1020. Es sei denn, die haben hier tatsächlich noch andere Eisen im Feuer, aber darüber ist noch nichts bekannt. So, dann gibt es noch was anderes und zwar, ich habe das gelesen hier, so ein Artikel, okay, ich werde den sogar auch verlinken in den Shownotes, wie man den Google Play Store installiert auf dem Honor 9X Pro. Ja, ich war aber doch eigentlich der Meinung, dass das Honor 9X Pro den Play Store hat. Ja, wenn ich hier auf die gucke, auf die Seite, bei uns, es kann auch sein, dass es vielleicht hier in Europa mit Play Store kommt und außerhalb Europas nicht. Das könnte auch sein. Ich meine, ich hätte da was gelesen. Okay, die Seite hat sich da noch, hält sich da noch bedeckt. Ja, da ist noch nichts drüber drin. Also, falls es tatsächlich so ist, dass das Honor 9X Pro auch in Deutschland keinen Play Store hat, kein Problem. Hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und schon hat das Teil auch den Play Store und dasselbe gilt auch für das Huawei Mate 30. Null Problemo. Wer es denn unbedingt braucht, ich habe ja schon gesagt, ich habe da abgeschworen, ich brauche das nicht mehr. Bei mir würde das nicht draufkommen, den Play Store. No, no, no. Der Global Wearable Markt, der ist in den, was Gott, was ist der Name? Der weltweite, so jetzt habe ich mich selbst reingeritten, wie übersetze ich am besten Wearable, ohne dass es lächerlich ist, ne? Okay, also vergiss das, ne? Der Global Wearable Markt ist 65% gestiegen im dritten Quartal. Und IDC hat ja gemeldet, dass Apple den Wearable-Markt dominieren würde. Das ist falsch. Nur in einer speziellen Kategorie, Unterkategorie, ja, würde das zutreffen. Aber insgesamt die Wearables, ja, da ist Xiaomi der dominierende Faktor. Und zwar mit Abstand haben die da den Markt in der Hand. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sich mal überlegt, wie viele Smartbands von Xiaomi, das Mi Band 1, 2, 3 und ich glaube sogar jetzt gibt es auch das 4er schon, verkauft wurden. Ja. Ich habe auch zwei Stück hier rumfliegen gehabt. Ja. Also da muss man auch schon sagen, da wundert es mich nicht, dass da die so weit nach vorne gekommen sind bei Xiaomi. Die haben ja auch noch Smartwatches und alles Mögliche. Also da ist einiges, was die da verkaufen. Und deswegen kann man wenn man jetzt den Wearable-Markt an sich sieht, kann man da nicht sagen, dass da irgendjemand anders nur auch nur ein Hauch der Chance hätte, momentan an Xiaomi vorbeizuziehen. Ja. Apple ist mit 15% Marktanteil nur, ja, Platz 2. Mit 15% nur. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wie da dieses gelagert ist. Und insgesamt haben die 27% Marktanteil in dem letzten Quartal gehabt. So Quartal 3. Ja, und da könnt ihr das mal sehen. Ne? 27% gegen 15%, das ist schon ziemlich deutlich. Und wenn es dort irgendwo steht, das finde ich immer so schlimm. Ich meine, das ist doch nicht schlecht, 15%. Warum muss man das immer so machen? Wer macht diese Artikel als manchmal, ja? Damit, dass man sich die Sparten rauspickt, wo eine Firma dann halt hervorsticht, ja. Wenn ich das mache, dann kann ich auch eine Sparte generieren, ja, wo zum Beispiel Huawei die meistverkaufte Smartwatch der Welt ist. Ja. Nämlich zum Beispiel für Smartwatches zwischen 200 und 230 Euro, ja, da wäre dann auf jeden Fall Huawei die meistverkaufte Smartwatch, wisst ihr? Also das kann man durchaus so immer wieder hinbiegen, wie man es will. Ja. Dass man dann einfach andere Wearables rauslässt aus dieser Kategorie, ja, und dann eben da sagt, ja, die Firma hat das eben intus. Aber insgesamt, wenn man sagt, alle tragbaren Gadgets, ja, hier zusammengenommen, da ist eben dann Xiaomi tatsächlich über diese Kategorie übergreifend der Marktführer. Und ich finde, das ist auch die Kategorie, ja, Wearables, fertig. Und wenn man die nochmal weiter unterteilen, das sind immer nur dann, um die Wunschzahlen zu bekommen, die man gerne hätte. Ne? Weil so ein IDC-Reporter darf ja anscheinend nichts anderes schreiben, als dass Apple die Nummer 1 ist. Ne? Ja, genau. Nein, ist es nicht. Xiaomi ist die Nummer 1 bei Wearables. So, lebt damit. Honor hat was getwittert. Wusste ich auch nicht. Honor ist oder wird in den nächsten Tagen 6 Jahre alt. Genau. Den 6. Geburtstag haben die, ist ja Wahnsinn, nur 6 Jahre oder schon 6 Jahre, je nachdem, wie man es sehen will. Ne? Sowohl als auch. Es macht ja für mich den Eindruck, als ob hier, als ob Honor schon immer da wäre mit den Smartphones auf der einen Seite, auf der anderen muss man sagen, 6 Jahre, das ist doch schon eine ganze Zeit. Und naja, wie auch immer, ich glaube, man kann denen schon gratulieren, was die in dieser Zeit auf die Beine gestellt haben. Und so vielen Menschen günstige und dennoch High-End-Smartphones gebracht haben, nicht schlecht. Und naja, das einzige Problem momentan, wo ich mich so ein bisschen über Honor ärgere, ist nämlich die Honor Magic Watch 2. Die war angekündigt für 12. Dezember. Ja. Und ich wollte es ja diese Woche schon euch hier einen Erfahrungsbericht geben und so, aber das wird wahrscheinlich sogar noch mehrere Wochen dauern. Ohne irgendwelche Berichtigungen, Andeutungen oder sonst was, weder auf Twitter noch auf ihrer Webseite, ist das Datum offenbar einfach verschoben worden. Oder ich weiß nicht, also es wird nichts gesagt. Es ist abgelaufen, das Datum, und das, was passiert ist. Die Honor Magic Watch 2 ist immer noch nicht verfügbar. Ja? War nicht nur bei der Vorstellung, sondern auch auf verschiedenen Webseiten, auch auf Twitter, ja, wurde es klipp und klar gesagt, 12. Dezember weltweit. Jetzt höre ich erstmal 18. Dezember in Indien und Malaysia und was weiß ich. Und das, sowas ärgert mich, ja. Ich habe auf das Datum hingefiebert, 12. Dezember, hingefiebert. Ja, jeden Tag habe ich nur daran gedacht, es ist bald 12. Dezember, dann kann ich mir diese Uhr bestellen, ja. Und jetzt ist 12. Dezember und ich kann mir sie nirgends bestellen, weil sie noch nicht verfügbar ist. Kein Wort von Honor, offiziell nix. Gar nichts. Und jetzt hänge ich da in der Luft und weiß nicht, ob das überhaupt noch dieses Jahr was wird oder wann die irgendwann mal irgendwo verfügbar ist. Ja. Und das ist überhaupt nicht gut. Sowas mag ich überhaupt nicht. Denn, ja, ich bin nicht so jemand, der ungewiss lange wartet auf so ein Ding. Wenn mir alles zu blöd ist, hole ich mir eben eine andere Smartwatch und fertig. Und dann war es das Thema wieder, wenn die dann nicht gut ist. Ja, so wie ich mir das vorstelle. Ich habe wirklich da die Faxen dicke. Ja, also wenn der Konsument auf das Produkt, auf das versprochene Produkt, dann noch unbestimmte Zeit warten muss, dann verliert man da ganz, ganz schnell die Lust dran an sowas. Ja. Das nächste Opfer könnte vielleicht sogar The C64 sein. Auch das war ja ursprünglich Lieferdatum 12. Dezember. Jetzt ist es weiter verschoben worden auf den 23. Dezember. Ja. So, auch da hänge ich jetzt wieder in der Luft und ich habe schon ernsthaft überlegt, ob ich das Ding überhaupt abbestellen soll. Ja. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese Wartezeit war schon lang genug. Ne? In dieser Wartezeit ändere ich meine Meinung mehr als einmal. Ja? Ich weiß, ich bin nicht so beständig. Also das, was ich heute will, ist morgen bereits schon wieder uninteressant geworden. Ja? Dann will ich schon wieder was Neues haben. So ist es nun mal halt bei mir. Ja? Leider. Das bedeutet nämlich, man kauft immer Sachen und wenn man sie dann hat, dann will man wieder was Neues haben. So ist es. Ja. Ich weiß, schlecht, aber ich glaube, es geht nicht nur mir so. Gut, weiter geht's mit dem ZTE Axon 10S Pro. Blöder Name, aber anscheinend ein gutes Gerät. Soll beim Mobile World Congress 2020 starten. Auch dieses Gerät kommt mit einem Snapdragon 865. Ja. Und bietet gute Leistungsdaten, nicht schlecht. ZTE ist bei uns eher unbekannt, bei den zu erwartenden Leistungsdaten hier kann man da auf jeden Fall mal drauf gespannt sein. Die Preise von den Teilen sind auch immer gut, zwischen 287 bis $430. Soll also offenbar mehrere Versionen geben. Der Prozessor deutet schon darauf hin, dass es ein High-End-Gerät sein wird, ja. Mal sehen, was da sonst noch drin ist. Leider weiß man noch nicht mehr, also noch nicht Ausstattung bei RAM und ähnliches. Da müssen wir halt noch warten, logischerweise. Es ist ja noch ein bisschen hin. Aber ich wollte schon mal gesagt haben, dass das ZTE Axon 10S Pro könnte ein sehr interessantes Gerät werden. Samsung investiert übrigens in eine Firma, in eine Chipfirma in China. Ja? Ganz interessant, wo doch jetzt viele Firmen aus Angst vor US-Vergeltung ihre Produktionsstätten auf andere Länder verlagern, ja? Macht Samsung genau das Gegenteil. Es handelt sich da offenbar nicht um jetzt diese Exynos-Prozessoren, die werden ja, wie schon erwähnt, eingestellt, sondern das sind wohl hauptsächlich NAND-Flash-Memory-Chips, ja, die natürlich auch auf dem Markt sehr, sehr stark gefragt sind, sehr gebraucht sind momentan und die auch immer wieder mit Engpässen zu kämpfen haben, diese Chips. Und da lagert jetzt Samsung die Produktion nach China aus. Ja. Ein mutiger Schritt meiner Meinung nach. Wenn das mal nicht noch ein Wutanfall von Trumpy Boy hinten nach sich zieht, ja, dann weiß ich da auch nicht. Oder sie haben sich da vielleicht schon anderweitig abgesichert. Immerhin werden jetzt auch ja die Qualcomm-Prozessoren gekauft, statt die eigenen Exynos. Vielleicht hat das jetzt auch schon wieder milde gestimmt. Ja. Tja, Huawei hat auch ein MatePad Pro, das jetzt langsam auf den chinesischen Markt kommt. Ein Gerät mit Kirin 990 Prozessor und auch da ist natürlich endlich mal wieder ein Gerät auf dem Markt, das auch Leistungsdaten hat, also ein Tablet auf dem Markt, das auch vernünftige Leistungsdaten hat. Das Gerät kommt immerhin mal, ich mag es ja kaum, eigentlich will ich das mit dem Wort vernünftig eigentlich noch gar nicht titulieren, akzeptable Ausstattung. 6 GB RAM und 128 GB Storage ist eigentlich für die Geräte die jetzt rauskommen, lächerlich. Ja, aber man muss halt bedenken, dass das ein Tablet ist und da ist es leider noch gut. Ja, diese Ausstattung ist schon ziemlich traurig. Es gibt allerdings auch eine 8 GB Version mit 512 GB Storage und da ist dann natürlich das auch wieder richtig vernünftiges, eine richtig vernünftige Ausstattung. Und ja, Nano SD-Kartenslot ist vorhanden, 7250 mAh Akku, 40 Watt Rapid Charging hat das Teil und natürlich EMUI 10 mit Android 10 und Bluetooth 5.1 ist vielleicht auch zu erwähnen, GPS allerdings nur in der LTE-Version, auch da gibt es, oder LTE-Edition, da gibt es auch eben mehrere Versionen, einmal mit, nur mit Wi-Fi und einmal mit LTE. USB-C-Anschluss und eine 13-Megapixel-Hauptkamera und 8-Megapixel-Selfie-Kamera, also auch für Videochat ist es dann die 8-Megapixel. Und der M-Pencil-Stylus-Support ist ebenfalls vorhanden mit 4096 Level Pressure Sensitivity, ja, das heißt also, ganz fein abgestuft kann das Gerät merken, wie stark ihr drauf drückt, ja, auf das Display, aber nicht zu stark. Und ja, das, der Stylus wird aufgeladen, einfach, wenn man das in das Gerät einsteckt, wireless wird es dann aufgeladen, auch nicht übel. Eine coole Geschichte eigentlich. Preislich, ja, kann ich dazu noch nichts sagen, vor allem, weil es ja auch erst in China auf den Markt gekommen ist, dann kann man ja von den Preisen her sowieso noch nicht so direkt schließen. So, jetzt zum Schluss noch das Huawei Feuerwerk, ja, das, die Tatsache, oder was heißt, die Ankündigung vom, ich muss es ehrlich so sagen, das ist echt schade, was momentan bei Huawei abgeht, hinsichtlich der Kommunikation nach außen. Ja. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert ist. Der Präsident von Huawei hat angekündigt, dass 2020 Harmony OS Smartphones rauskommen wird. Früher des Jahres hat auch der CEO angekündigt, dass Huawei Harmony OS, ja, rausbringt, ganz früh 2020. Auch das wurde danach dementiert. Und jetzt wird es wieder dementiert. Jetzt meldet sich wieder jemand anderes von dem Konzern. Stell euch mal vor, der Präsident hat gesagt, nächstes Jahr kommen Harmony OS Smartphones raus. Und jetzt kommt wieder jemand anderes von Huawei, der Huawei-Sprecher. Und der sagt, nein, es kommt nächstes Jahr kein Harmony OS auf Smartphones. Nur auf viele andere Geräte wird Harmony OS kommen, zum Beispiel Wearables, TV-Geräte haben es ja schon, das Harmony OS drin von Huawei, aber nicht auf die Smartphones. Also da muss ich schon sagen, das ist wirklich enttäuschend erstmal, dass das Harmony OS nicht kommt auf die Smartphones. Zweitens, also nächstes Jahr. Zweitens, dass es offenbar im Unternehmen massive Kommunikationsprobleme gibt. Ich meine, Leute, wenn der Präsident einer Firma sagt, so ist es, und der Sprecher sagt dann, nee, das ist falsch, das ist nicht so. Und das ist schon zum zweiten Mal beim gleichen Thema passiert, ja. Wie gesagt, vorher hat der CEO gesagt, das kommt und wurde dann ebenfalls von den Sprechern von Huawei wieder korrigiert. Nein, es kommt nicht. Dann muss man sich schon fragen, was ist da los? Ist da noch alles okay intern in der Firma oder gibt es da gerade irgendeinen Machtkampf? Oder ist das eine geschickte Taktik, um eine passive Drohung auszuschicken? War das vielleicht diese Aussagen von diesem CEO und vom Präsidenten an Google und andere Firmen gemünzt unter dem Motto? Also entweder ihr macht es jetzt sicher, dass wir wieder Android-Lizenzen bekommen, oder wir verabschieden uns endgültig von Android und machen unser eigenes Ding. So als Drohung. Und dann hintenher kommt es eben so, nee, wir bleiben schon bei, bei Android. Wir wollen schon bei Android bleiben. Die Phones bleiben bei Android. Ne? Also, irgendwas stimmt da nicht. Entweder ist es etwas, was wir im Westen nur nicht verstehen, so eine Drohung, oder es ist hier irgendwas im Argen bei Huawei. Bei sowas wird es mir Angst. Und vor allem finde ich das auch äußerst frustrierend, denn das zeigt auch, dass man sich überhaupt nicht verlassen kann auf irgendetwas, was gesagt wird. Und das ist ein ziemlich übles Zeichen, gerade hier in dem Moment, wo Huawei ja so unter Beschuss ist von allen Seiten, ja, bräuchte man eine klare, feste Aussage, ja, wo man sich darauf verlassen kann, dass man sagen kann, okay, vergesst den Rest, ja, wir wissen, wie es weitergeht, zack. Ja. Aber so, da weiß man ja gar nicht mehr, was überhaupt noch richtig ist und was falsch ist, und das öffnet natürlich auch den Weg für andere Leute, dann Gerüchte, falsche Gerüchte, geschäftsschädigende Gerüchte eben über Huawei zu streuen. Ja, das passiert immer wieder. Genauso wie immer wieder gestreut wurde, dass das Huawei Mate 30 nicht in Europa rauskommen würde, ja, weil ja die Google-Dienste fehlen. Das ist natürlich eine Lüge gewesen. Und das muss ich sagen, ich finde, jeder, der Ahnung hatte von der Tech-Branche, dem müsste das klar sein, dass es falsch ist, und dann war das auch absichtlich gelogen. Ja, die Redaktionen, die das gesagt haben, haben meiner Meinung nach irgendwo absichtlich gelogen, weil das einfach abzusehen war. Oder sie haben sich einfach nicht ausgekannt mit der Materie. Dann lasse ich sie nur mal durchgehen als einfach nur Falschmeldung. Ja, passiert. Ja, kann man nichts machen. Ansonsten müssen die sich aber mal an die Nase fassen und sagen, was habe ich hier nur wieder verbockt. Es kam nämlich dann kurz drauf nach Rumänien raus. Keiner wollte davon was schreiben, dass es in Rumänien raus ist, außer chinesische Newsmedien, die haben es geschrieben, ja, und man konnte es auch in Rumänien bestellen. Dann in Spanien, da hat es dann wenigstens haben es ein paar geschrieben, ja, schwierig zu bekommen, aber theoretisch gibt es in Spanien so, und jetzt gibt es in Deutschland. Und zwar nicht nur theoretisch und nicht schwer zu bekommen, allerdings exklusiv, und zwar beim Mediamarkt. Ihr wollt ein Huawei Mate 30 Pro haben, kein Problem. Mediamarkt Webseite, ja, gibt es glaube ich nur online. Könnt ihr auf die Webseite gehen, da ist es verfügbar, ist lieferbar, könnt ihr sofort bestellen. Das ist, wie gesagt, die Pro-Version kostet 1099 Euro. Ja, und ich kann mal schnell gucken, dass ich hier auch das richtige Gerät, die richtigen Leistungsdaten und richtige Versionen. Da gibt es ja einige verschiedene Versionen von dem Gerät. Also hier habe ich zum Beispiel die Huawei Mate 30 Pro Version mit 256 GB Speicher, Dual-SIM, Kirin 990 Prozessor, also das Gerät, wie man es eben kennt, lieferbar, sofort lieferbar, 1099 Euro, so 1099 Euro. Da unten gibt es, glaube ich, noch ein Mate 30, wenn ich das richtig sehe. Nein. Nee, okay, das war ein P30. Also, Mate 30 Pro, 256 GB ist lieferbar, könnt ihr sofort bestellen. Also, nicht mehr sagen, es gibt es nicht in Europa, es gibt es in Europa. Und das ist die offizielle europäische Version, Exklusivvertrieb in Deutschland momentan für beim Mediamarkt. Ja, und ja, gibt's. So, das können die Redaktionen schreiben oder nicht, oder vertuschen, weiß ich nicht genau. Heise hat es jedenfalls geschrieben, natürlich nicht. Haben natürlich nicht drauf verzichtet zu schreiben, na, was da alles, warum das hier so fragwürdig ist, ja, und so, ja, man hat schon das Gefühl, es wird abgeraten davon. Ne? Ich rate nicht davon ab, ja, keine Google-Dienste, yay. Kauft das Huawei Mate 30 Pro, cool. Jedes verkaufte Mate 30 Pro ist ein Symbol, ein Hinweis an Huawei. Europa steht zu Huawei. Und Huawei kriegt momentan auch von Europa sehr viel Zuspruch, von den Regierungen tatsächlich auch, denn in der Mehrheit der europäischen Staaten wird Huawei 5G-Technik eingesetzt werden im 5G-Ausbau. Trotz den ganzen Erpressungsversuchen, den auch die USA auch in Deutschland direkt erpresst hat, ja, und gedroht hat, dass es Konsequenzen haben wird, wenn 5G-Technik von Huawei eingesetzt wird. Erstmal, wo man sagen muss, da habe ich gesagt, okay, da hat die Regierung endlich mal was Vernünftiges getan, indem sie gesagt hat, wir setzen es ein und fertig. Ja, so. Aber insgesamt setzen 21 europäische Länder auf Huawei 5G-Technologie und damit ist der technologische Standard für diese Länder dann auch gesichert. Ansonsten wäre das wirklich, wären wir wirklich technisch endgültig in die zweite oder dritte Liga abgerutscht. Ja? Aber Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Italien, Monaco, Spanien, die Schweiz, Irland, Portugal, Niederlande, Finnland, Griechenland, Zypern, Österreich, Rumänien, Ungarn, Türkei, Schweden, Russland und Serbien, ja, die alle setzen auf Huawei Equipment und dem 5G Core Network. In Deutschland hat sich vor allem Telefonica hier stark gemacht für die Einsetzung und wird damit auch seine Netze aufrüsten. Allerdings nicht nur, viele andere Firmen werden auch noch andere Anbieter dann zusätzlich in Betracht gezogen, was ja auch vernünftig ist, ja, wenn irgendwo etwas besser, günstiger erhältlich ist. Warum sollte man das dann ausschließen? Aber genauso wird eben auch Huawei nicht ausgeschlossen von dem 5G-Network. Und das ist doch gut, das ist doch super. Ja. Schließlich hat sich sogar die norwegische Telekom dazu durchgerungen und zusammen auch mit Ericsson, ja, und Huawei bauen dort dann eben das 5G-Network auf. Nicht schlecht. So ist es, ne? Nimm das, USA. Ja, da freue ich mich. So, jetzt komme ich mal zu der Community. Viel war es diesmal nicht. Es ist natürlich auch klar, so viele Weihnachtsvorbereitungen, alles, was man da zu machen hat. Ja. Ich gehe mal immer von hinten nach vorne durch. Chris hat was Lustiges gepostet in der Community mit Amazon Echo. Ich wage jetzt den Namen nicht zu sagen, ne, nämlich dass mein Assistent wieder losgeht hier. 2020, 100% politisch korrekt. Das Video, das da eingestellt wurde, ist wirklich super cool gemacht. Ja. Nur passt auf, schaltet euren Assistenten ab. Bei mir, und das fand ich wirklich nervig, da hätten die dann dran denken müssen, als sie das Video produziert haben, das ist immer eine Profiproduktion, ja. Geht ständig der Amazon Echo an und einmal wollte der dann tatsächlich Indianer bestellen. Das finde ich gar nicht witzig, okay? Ja, gar nicht. Und zu der Aussage, dass ich ja hier Android Central aus meinen News Sources rausgeschmissen habe, schreibt der Chris zu Android Central, dem Blog, dem Podcast, aber auch zu anderen amerikanischen Formaten. Man merkt, dass Podcasts immer mehr an Bedeutung gewinnen. Leider scheint dies auch dazu zu führen, dass sie langsam aber sicher zu einer Dauerwerbesendung verkommen. Aber ich meinte damit eigentlich gar nicht den Podcast. Also wenn da im Podcast alle 20, 25, 30 Minuten mal gesagt wird, der Sponsor bla bla bla hin und her und ein bisschen Werbung gemacht wird, ja, das tut mich nicht so schlimm stören, ja. Bei dem Blog, also die Haupt-News-Seite, ja, dass da Werbung als einzelne Artikel eingetragen werden, in dieser Menge, also dass die Artikel mit Werbung quasi deutlich mehr sind als die Artikel ohne Werbung, dann muss ich sagen, oder was heißt Artikel ohne Werbung? Artikel, die tatsächlich Artikel sind. Weil das andere ist ja gar kein Artikel, sondern es ist nur Werbung. Ja? Und dann kann man da auch nichts mehr lesen, weil das nur noch eine Spam-Plattform ist. Ne? Aber wie gesagt, der Android Central Podcast ist eigentlich okay. Ja? Der ist nicht unbedingt jetzt nervig, weil da gibt es auch bei weitem nicht so viel Werbung wie auf der Webseite. Also wenn die so viel Werbung machen würden im Podcast wie auf der Webseite, müssten die alle Minute eine Unterbrechung machen und dann hier irgendwie einen Werbespot laufen lassen. Ja, ein kompletter Werbespot und dann weitermachen. Jede Minute. So ungefähr fühlt sich das an, wenn man News liest auf androidcentral.com. Geht einfach nicht mehr. Und deswegen fliegen solche Seiten bei mir raus. Ja, ich kann zwar verstehen, dass die auch ihr Geld verdienen wollen, ganz klar, aber wenn man es übertreibt, dann war's das. Ja, ganz einfach. Und damit komme ich auch zur einzigen Rückmeldung, jetzt fange ich auch schon an mit der einzigen Rückmeldung, nur mal zur Rückmeldung, ich habe ja auch Android 10 auf einem Huawei-Gerät, kein Problem, auch die Maus am Desktop läuft wieder 1A, bei all diesen Problemen hoffe ich, das renkt sich wieder ein. Achso, das war noch bezogen auf die Schwierigkeit mit Android 10, okay. Zu den Links im Podcast, ich benutze sie recht selten. Habe absolutes Verständnis, dass du dir die Arbeit sparen möchtest. Ja, also ich meine, ich mache mir schon gern so die Mühe, ja, aber nur, wenn es auch was bringt. Und wenn ich das Gefühl habe, das bringt nichts, was unnütz ist, was unsinnig ist, da habe ich keine Lust drauf, ne? Und ich mache das jetzt tatsächlich mal so ohne Links pro forma. Ich mache auch kein Bild mehr dazu, weil sowieso bei den allermeisten Podcast-Clients nur das Bild genommen wird, das Standardbild vom Feed, aber nicht das aktuelle Bild. Und auch da habe ich auch sehr viel Zeit damit verschwendet, immer das Bild zu machen. Wenn das dann eh nicht angezeigt wird, ist das reine Verschwendung. Und das mache ich natürlich nicht. Ich hasse uneffektives Arbeiten. Ja. Ich glaube, das war's dann auch schon. In der Netcast-Community, genau. Und somit komme ich jetzt zur App der Woche. Da ist es geworden, Lux Light Meter. Und wenn ihr jetzt so ganz, ganz, ganz frühe Podcasts schon gehört habt, Netcast-Folgen schon gehört habt, dann werdet ihr denken, Moment mal, Lux Light, das war doch schon mal App der Woche. Nein, das ist eine andere App. Die heißt tatsächlich Lux Light mit L-I-T-E geschrieben, aber das hier ist Lux Light, L-I-G-H-T Meter Free. Ja? Und das ist auch eine ganz andere Funktion. Diese App macht eigentlich nichts anderes als die Helligkeit zu messen. Ja, sonst nichts. Die misst einfach nur die Helligkeit in Lux. Man kann allerdings auch noch FC als Einheit wählen, ja, falls ihr lieber mit dieser Einheit messen wollt. Aber für was ist das? Ja, ist schon klar, das ist eine Nische. Ja. Zum Beispiel, wenn man Fotos machen will, ja, richtige ISO-Zahl einstellen etc. oder einfach gucken, wie ist das Licht, wie stark ist das Licht, dann kann man diese App hier nutzen. Ich selbst nutze die zum Beispiel für die Solaruhr korrekt aufzuladen. Nicht, dass man das unbedingt machen müsste, aber ich will ungefähr abschätzen. Ja, ich habe ja, die offizielle Angabe von einem Hersteller, beispielsweise bei direktem Sonnenlicht über 50.000 Lux, ja, 8 Minuten und dann ist genug Strom für einen Tag Betrieb drauf. Ja, natürlich ist da ein riesiger Puffer, also das macht gar nichts. Wenn man da jetzt ein paar Tage gar nicht laden würde, kein Problem. Ein paar Monate kann die Uhr laufen, ohne dass ihr einmal die Sonne seht, aber trotzdem, ja, will die immer ziemlich aufgeladen halten. Und wenn man zum Beispiel dann nur, ich glaube, wenn man es 10.000 Lux hat oder so, oder 3.000, weiß nicht mehr genau, also es steht in der Tabelle drin, da muss man zum Beispiel 35 Minuten laden, ja, muss 35 Minuten lang in dem Licht stehen, aber woher soll man wissen, wie viel Lux, ja, die Unterschiede sind sehr, sehr groß, also wenn zum Beispiel bewölkt ist, ist deutlich weniger Lux vorhanden als eben, wenn die Sonne scheint. Gleichzeitig sieht man aber auch ganz deutlich, dass zum Beispiel in den Räumen drin viel, viel weniger Lux herrschen als am Fenster, auch bei dem bewölktesten Tag, ja, ist am Fenster immer noch relativ viel Lux, während in der Wohnung zwischen 0 und 5 Lux gemessen werden, ja, weil einfach da kaum noch Lichtenergie vorhanden ist. Ja. Also da könnt ihr dann das richtig gut abschätzen. Ihr könnt auch damit Leuchtmittel prüfen. Ja, wenn ihr schon mal überlegt habt, okay, der Hersteller sagt jetzt 500 Lux, na, dann okay, schraubt ihr die Birne rein, macht es auf volle Stärke, die vorgegebene Entfernung, ich glaube 1 Meter, ich weiß nicht genau, ja. Und dann könnt ihr prüfen, ob die Lampe auch tatsächlich diese Lux-Zahl erreicht oder nicht. Ja. Und vor allem, wie diese Lampe auch schon dann ein bisschen weiter weg im Ecke vom Zimmer beispielsweise hin strahlt. Und so könnt ihr dann eben hier auch die Leuchtmittel überprüfen. Nicht schlecht. Und ihr seht, es gibt dann letztendlich doch viele Anwendungsmöglichkeiten für sowas. Die App gibt es als kostenlose Version mit eingeblendeter Werbung. Die gibt es auch als Vollversion ohne Werbung. Und die kann es alles ganz unkompliziert machen. Die Front-Facing-Kamera wird dafür genutzt. Ja. Die Kalibrierung ist ja so eine Geschichte. Wer es 100% genau haben will, muss sich natürlich mit dieser Kalibrierung auseinandersetzen, geht bedingt. Für normale Anwendungen ist diese Lux-Zahl normal, aber auch vollkommen ausreichend. Ja. Zur Kalibrierung müsste dann auch eine sichere Lichtquelle, die exakt die Lux-Zahl hat, ja, zur Verfügung stehen, um das zu kalibrieren. Von daher muss man sich als Normalo, sage ich mal, mit dem zufrieden geben, was das Smartphone an sich eben als Kalibrierung mit sich bringt. Und da variiert es eben bei einigen Geräten leicht, ja. Sonst kann man nichts falsch machen. Lux Lite Meta Free, kostenlos im Play Store erhältlich. Und mir hat es jetzt schon sehr viele Dienste erwiesen. Und wenn ihr sowas habt, zum Beispiel Ladezeiten für Solarpanels oder ähnliches berechnen, dann wird euch das sicherlich sehr, sehr nützlich sein. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Ganz, ganz wenige Links findet ihr in den Shownotes, in eurem Podcast-Client, ja, beispielsweise zum Antippen. Aber viel ist nicht mehr drin, denn davon gehen wir ja weg. Ja. Und ja, ansonsten gibt's noch irgendwas? Nein, gibt's nichts mehr. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!